Hochrespektabel. Richtiger Ansatz. Beachtlich. Endlich mal Lob für die Bundeskanzlerin aus der CSU. Bayerns Finanzminister Söder und der stellvertretende Parteichef und Bundesagrarminister Schmidt freuen sich über die Selbstkritik Merkels. Und die scheint sogar ansteckend zu sein, denn selbst in der CSU wird jetzt Selbstkritik geübt. Am Dauerfeuer gegen die Flüchtlingspolitik. Aber ist das womöglich nur eine Feuerpause? Wird heute im Kloster Banz wieder das ganz große Geschütz aufgebaut? Dort beginnt in knapp einer Stunde die Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion. Und zuvor gab es für die Öffentlichkeit schon mal eine Pressekonferenz zum Thema Leitkultur. Unser Korrespondent Burkhard Schäfers hat das für uns verfolgt. Also ich dachte, der Begriff Leitkultur, der sei schon vor Jahren ausdiskutiert und auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet. Bei der CSU nicht, da ist der Begriff hochaktuell. Die CSU hat die Leitkultur wiederentdeckt. Einige wollen sie sogar in der bayerischen Verfassung verankern. Und heute diskutiert die Landtagsfraktion auf ihrer Klausur eine aktuelle Umfrage unter Menschen in Bayern eben zur Leitkultur und zum Thema Sicherheit. Da hat der Politikforscher Richard Hilmer eine Umfrage gemacht in der letzten Augustwoche und wollte erstmal ganz allgemein von den Menschen in Bayern wissen, gehen die Dinge in die richtige Richtung? Richard Hilmer darauf. Da sagen 44% ja, es geht in die richtige Richtung, aber fast ebenso viel nein, es geht in eine falsche Richtung. Dieser Skeptizismus mittlerweile dauert eher schon ein Jahr an. Und das große Thema für die Menschen, das ist natürlich die Zuwanderung. Seit einem Jahr ist das Thema, was die Menschen beschäftigt, sagt der Politikforscher. Über die Hälfte der Befragten hier in Bayern, da stehen die Bayern sicherlich nicht allein, sagen, sind sehr große oder große Sorgen. Ein weiteres Drittel sagt zumindest geringe Sorgen, werden im Zusammenhang mit der Zuwanderung gesehen, ungeachtet der Tatsache, dass eben die Zuwanderungszahlen natürlich seit Ende letzten Jahres signifikant gesunken sind. Und trotzdem ein zentrales Ergebnis dieser Umfrage, die die CSU-Landtagsfraktion präsentiert bekommen hat, ist, fast zwei Drittel der Befragten wollen die Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr in Deutschland. Also genau das, was die CSU auch fordert. Ist das jetzt wieder die Peitsche für Merkel nach dem Zuckerbrot? Also erstmal ist ja die Frage, ob die Kanzlerin das Gleiche unter Leitkultur versteht wie die CSU. Das würde ich mal dahingestellt sein lassen. Prinzipiell hat sie mit dem Begriff aber wohl kein Problem. Sie hat ihn auch selbst schon verwendet. Insofern, ich würde eher meinen, die Leitkultur muss man nicht unbedingt als Schuss gegen Merkel verstehen. Um 14 Uhr wird CSU-Chef Seehofer dann die Klausurtagung mit einer Grundsatzrede eröffnen. Was werden seine Themen sein? Das große Thema natürlich, das sich durch die ganze Klausur durchziehen wird, ist innere Sicherheit, Migration und Integration. Im Anschluss an Seehofers Rede heute Nachmittag gibt es noch einen Vortrag der Publizistin Düsen Tekal, warum wir unsere Werte verteidigen müssen. Ansonsten soll es aber darüber hinaus auch um andere Fragen gehen, Steuer, Rente, Wirtschaftspolitik und die große Frage, wie es weitergeht mit Europa. Bis übermorgen dauert dieses Treffen. Sind denn konkrete Beschlüsse zu erwarten? Also eine Art Roadmap etwa für den Herbst der heißen Themen, wie Seehofer das mal genannt hat? Die Landtagsfraktion, die wird sich sicherlich positionieren und Strategien überlegen, wie die CSU ihre Themen auch weiter setzen kann, auch wenn jetzt natürlich wieder mehr Einigkeit mit der CDU herrschen soll. Übermorgen geht es auf dieser Klausur noch um das neue Grundsatzprogramm der CSU und es ist nicht mehr so lange hin bis zum CSU-Parteitag Anfang November in München, wo die Partei dann den Bundestagswahlkampf einläuten wird und dazu wird sich die Fraktion sicherlich einiges an Strategien überlegen in den nächsten Tagen. Sie haben jetzt diese Pressekonferenz verfolgt, eine erste Stimmung sozusagen. Haben Sie den Eindruck, dass sich jetzt tatsächlich die CSU etwas beruhigt hat oder glauben Sie, da kommen jetzt die nächsten Verbalattacken Richtung Berlin? Also ich vermute eher, dass Seehofer gelingen wird, seine Leute da einzudämmen. Gut, man weiß nie, was mit einem Markus Söder ist, aber die meisten in der Fraktion werden wohl eher Horst Seehofer folgen und darauf hoffen oder darauf setzen, dass es nun eine Einigkeit gibt. Denn die Umfragen in den vergangenen Tagen, auch nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, haben ja gezeigt, dass es den Menschen nicht unbedingt gefällt, dass CSU und CDU sich permanent behaken. Die CSU-Landtagsfraktion beginnt heute ihre Klausurtagung im Kloster Banz. Unser Landeskorrespondent Burkhard Schäfers informierte.